Ja, ich grüße euch sehr herzlich heute Morgen und merke, ich muss mich ein bisschen sortieren. Vielleicht ist gut, ich erzähle mal so ein ganz klein wenig, was in der Zwischenzeit uns so passiert ist. Ich war im Mai zuletzt hier. Und bin den Juni über gar nicht hier gewesen. Und jetzt haben wir schon Mitte Juli. Von Mitte Juni an bis Ende Juni und jetzt in der letzten Woche waren wir unterwegs. Zuerst waren wir als Familie unterwegs. Wir haben an einer Rallye rund um die Ostsee teilgenommen. Vom 15. bis zum 30. Juni sind wir durch 10 Länder gereist, sind ungefähr 7.800 Kilometer mit unserem Auto unterwegs gewesen und haben gesehen, wo es nett wäre, mal zu bleiben. Ich formuliere das mal so. Es gab einige Leute, die haben gesagt, ist ein bisschen verrückt seid ihr, ne? Und vermutlich stimmt das. Aber unsere beiden jüngsten Kinder, Finn und Nils, haben im letzten Jahr ihr Abitur gemacht und sind so in der Berufsfindungsphase. Und für mich endete im letzten Jahr meine aktive Dienstzeit als Pastor. Und dann haben wir überlegt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, mal irgendwas noch so miteinander zu machen. Und ich kann euch sagen, ein VW-Bus ist richtig ideal dafür. Man ist auf engem Raum zusammen, 16 Tage lang und juckelt durch die Gegend und muss das irgendwie auch aushalten. Ne? Aber wir waren froh, wir waren nicht das einzige Auto, das unterwegs war. Wir waren Teil einer großen Ansammlung von anderen Autos. Insgesamt waren das 280 Teams, die diese Reise gemacht haben und über 600 Personen, die auf diese Art und Weise unterwegs waren. Und wir haben am Ende festgestellt, manche haben wir die ganze Zeit über gar nicht gesehen und andere haben wir immer gesehen. Also das war auch sehr interessant. Und diese Reise ist vom Veranstalter her verbunden mit verschiedenen Spendenprojekten. Also es wäre zu viel gesagt, wenn man sagen wollte, die machen das wegen der Spenden. Das stimmt nicht, weil wenn die Leute das Geld, was sie ausgeben, um die Reise durchzuführen, spenden würden, käme viel mehr Geld zusammen. Aber es ist trotzdem interessant, dass durch diese Rallye 600.000 Euro, 630.000 Euro waren das am 30. Juni zusammengekommen sind für unterschiedliche Spendenprojekte. Also zum Beispiel für die Arche, das ist ja so ein Kinderhilfsprojekt oder verschiedenste Dinge. Aber man kann sich das auch selbst überlegen. Und wir haben als Familie gesagt, wir möchten gerne unterwegs sein für die nächste Generation. Passt ja irgendwie so ein bisschen, wenn Eltern mit den großen Kindern schon mal fahren, ne? Und wir möchten gerne für die FEG Hanstedt ein Projekt unterstützen. Das nennen wir Jugendcoach. Wir wollen versuchen, ob wir jemand mit einer Art Minijob einstellen können für ein Jahr, der unsere jungen Leute begleitet und ein Gegenüber ist für die. Und dafür haben wir Gelder gesammelt und dann haben wir das so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir fragen Firmen aus Hanstedt, ob wir für sie einen Werbeaufkleber an unserem Auto anbringen dürfen für ein Jahr und ob sie uns dafür eine Spende geben würden für dieses Projekt. Und auf diese Art und Weise, auch noch durch ein paar andere Dinge, sind bis jetzt ungefähr 3.500 Euro zusammengekommen. Darüber freuen wir uns sehr. Das hilft uns in der Gemeinde und belastet die Gemeindekasse nicht. Und das war irgendwie so unser Ding an der Stelle. War eine wertvolle Erfahrung. Es war eine wertvolle Erfahrung, vor allem durch Begegnungen mit Menschen. Das hat mich am meisten fasziniert. Egal, ob in St. Petersburg oder in Kaliningrad oder auf den Lofoten. Es gab eine Situation, das war für mich so eine Art Schlüsselerfahrung. Es gab eine Situation, man musste mit einer Person aus einem anderen Team den Platz tauschen. Also, ich wurde Beifahrer in einem Auto von Leuten, die ich bis dahin noch gar nicht kannte. Ja, es gab einen bestimmten Punkt, da kam man hin und dann traf man da andere, die sagen, okay, wir machen das so. Und dann bin ich 3 Stunden lang mit jemand im Auto gewesen, den ich überhaupt noch nicht kannte vorher. Und wisst ihr, das ist ja total interessant. Man fängt ja dann an zu erzählen über das, was man so macht, wer man ist oder womit man lebt. Und mit einmal waren wir mittendrin im Thema Glauben. Das fand ich total interessant. Hat auch was damit zu tun, dass so ein Auto so wie so ein faradäischer Käfig ist. Ne? Da kommt nichts rein, da kommt nichts raus. Ne? Also die konnten sich ja darauf verlassen, dass man da nicht weiter drüber redet. Und der, mit dem ich gefahren bin, der sagt, ey Bernd, das ist doch interessant. Wieso unterhalten wir uns eigentlich über solche Themen? Ja, sag ich, weiß ich auch nicht. Hat wohl was mit dir und mir zu tun. Ja, hat es. Und wir haben uns im Laufe der folgenden Tage immer wieder getroffen. Und als wir uns verabschiedeten, sagte er, es war klasse, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was hängen bleibt vom Thema Glauben. Aber für mich war das eine wertvolle Geschichte. Und das Zweite, was wir gemacht haben, wir waren am Sonntag dann wieder zu Hause und hatten dann 5 Tage Zeit, das eine auf die Seite zu legen und das nächste zu packen, weil wir vom Samstag letzte Woche an für eine Woche unterwegs waren mit 20 Leuten oder mit 18 Leuten aus unserer Gemeinde in Hannstedt auf Kanutour. Das war ein Kontrastprogramm. Sonst 500 Kilometer am Tag mindestens und jetzt nur 20. Nur 20. Paddel ins Wasser stecken, durchziehen, rollen lassen, gucken, was passiert. Ja, gucken, was passiert. War eine interessante Erfahrung. Bunter Mix mit 3 über 70-Jährigen dabei und auch einem, der 15 erst war. Also das war so die Spanne von den Leuten, die dabei waren. Aber war klasse. Ja, das ist das, woher ich komme jetzt, wenn ich heute Morgen hier stehe. Und ich bin gefragt und bin eingeladen, mit euch nachzudenken über ein biblisches Thema. Wir haben den Text schon gehört. Und ich vermute, dass es euch genauso gegangen ist wie mir, als ich diesen Text das erste Mal gehört habe. Ich habe ihn nicht behalten. Ich habe ihn gehört, aber doch nicht gehört. Also ich habe ihn mir 3-mal vorlesen lassen. Das mache ich immer elektronisch mit Hilfe von Bibelserver. Aber das hilft mir sehr. Und wir werden den Text gleich auch nochmal lesen, so in kleinen Einheiten. Worum geht es heute Morgen? Es geht heute Morgen um das Evangelium. Es geht um die Bedeutung des Evangeliums. Und es geht darum, dass wir, egal wo wir sind, egal was wir machen, eigentlich immer dieses Evangelium im Gepäck haben. Warum? Warum haben wir das im Gepäck? Weil es unser Leben bestimmt, wenn wir Christen sind. Die Tatsache, dass Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dass er uns in eine neue Beziehung zu Gott, dem Vater, gebracht hat, sorgt dafür, dass egal wo wir sind, wir darüber ins Gespräch kommen können mit Menschen. Das ist kein Muss. Aber ist doch interessant, dass sich das ganz oft ergibt. Ist doch interessant, dass sich das, wo man auch unterwegs ist, immer wieder ergibt. Nun hatte ich das ein bisschen leichter auf unserer Reise, weil wenn man über die Berufsfelder spricht, dann, du bist Pastor. Aha. Und was macht man da so? Naja, ne? Aber es ist aber tatsächlich egal, wo wir unterwegs sind. Das ist das, was unser Leben ausmacht. Petrus hat es mal so formuliert, hat gesagt, es ist in keinem anderen das Heil. Es ist nichts anderes den Menschen gegeben, durch das sie gerettet werden, als allein durch Jesus Christus. Und wenn wir sagen, das ist das, woran wir glauben, dann ist das so etwas so Grundlegendes in unserem Leben, dass wir da eigentlich nicht dran vorbei können. Egal, wo wir sind, egal, was wir machen. Warum macht ihr das, was ihr macht? Ja. Also wenn jemand Christ ist und sagt, das, was ich jetzt gerade mache, mache ich, weil ich mal ganz viel Abstand brauche vom Evangelium, dann ist irgendwas verkehrt, ne? Eigentlich haben wir das doch immer im Gepäck. Darum geht's heute Morgen. Darum geht's. Wir sind beauftragt. Wir sind beauftragt und wir sind gleichzeitig auch ausgerüstet, diese gute Nachricht von Jesus Christus weiterzusagen. In Apostelgeschichte 1 im Vers 8 steht Folgendes. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen, Stichwort ist Himmelfahrt, und sie fragen ihn, wirst du dein Reich wieder aufrichten? Und da sagt Jesus, das steht alleine bei Gott, wann das passiert, wie das passiert. Aber, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und zwar in Jerusalem. Da lebten sie ja, ganz viele lebten da, in Judäa, in der Umgebung, in Samaria, sozusagen im nächsten Abschnitt und auf der ganzen Erde. Egal, wo ihr unterwegs seid. Wisst ihr, wenn wir unterwegs sind in dieser Welt, wenn wir jetzt Urlaubszeit kommt, unterwegs sind, wir werden Menschen begegnen. Wir werden vieles sehen. Aber das ist nicht nur so, dass wir das für uns machen, sondern es hat immer auch etwas damit zu tun, wir begegnen Menschen und sie begegnen Gott, wenn sie uns begegnen. Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und so hat er eigentlich gewollt, dass Menschen, die uns begegnen, ihn erkennen, ihn kennenlernen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist eine Botschaft, die wir weiterzutragen haben. Wer ist Jesus Christus? Was bedeutet er für uns? Wir haben in der letzten Zeit, wenn ich hier gepredigt habe, ja immer schon mal ein bisschen über diesen thematischen Zusammenhang nachgedacht. Und das wollen wir heute Morgen auch tun. Bitte, ich lade euch ein, dass wir nochmal diesen Bibeltext uns angucken. Apostelgeschichte 26. Diese Situation, ich erkläre sie mal ein bisschen. Paulus ist gefangen genommen worden. Und weil er nicht nur Jude, sondern gleichzeitig römischer Bürger war, hat er sich an einer entscheidenden Stelle darauf berufen, dass er als römischer Bürger das Recht hat, sich vor dem Kaiser zu verantworten. Und damit wurde sozusagen den Juden die Möglichkeit genommen, ihn umzubringen. Und er wurde unter den Schutz des Römischen Reiches gestellt. Und dann ist er durch die verschiedenen juristischen Instanzen gelaufen und ist irgendwann gelandet bei Festus, dem Gouverneur für Israel. Und die Situation, die wir hier haben in der Apostelgeschichte 26, ist, dass der Festus gerade sozusagen eingeführt war als Gouverneur und einen Antrittsbesuch bekam durch König Agrippa. Agrippa war Jude. Und jetzt ergab sich die Gelegenheit, dass Paulus sozusagen vor diesen beiden, vor dem Gouverneur und dem König Agrippa, sich verantworten konnte. Und das hat Paulus, ich sag mal, genutzt, um das Evangelium deutlich zu machen. Aber jetzt hat er nicht in allen Details erklärt, um was es im Evangelium geht, sondern er hat Folgendes gemacht. Er hat eigentlich seine eigene Lebensgeschichte erzählt. Paulus hat erzählt, was in seinem Leben passiert ist, bevor er Christ wurde, hat erzählt, wie er Christ wurde und was dann in seinem Leben passiert ist. Und das ist der Punkt, um den es wir uns heute Morgen geht. Wenn wir über das Evangelium nachdenken, dann können wir natürlich jemand ein Papier in die Hand geben, in dem sozusagen alle logischen Schritte oder auch alle biblisch beschriebenen Schritte stehen, die mit dem Evangelium zu tun haben. Aber Menschen werden zuhören, wenn wir anfangen, aus unserem Leben zu erzählen. Einer meiner Brüder musste mal ins Krankenhaus, hatte sich eine Blutvergiftung zugezogen, war eine kritische Situation gewesen, war ein paar Tage im Krankenhaus. Und wenn man im Krankenhaus ist, dann lernt man auch irgendwie die anderen Patienten kennen, nicht? Einige Zeit nach diesem Krankenhausaufenthalt bekam er einen Telefonanruf von einer Frau, nämlich von der Frau seines Mitpatienten, der mit ihm im Zimmer lag. Und sie erzählte ihm, wie es ihrem Mann ergangen ist, und sagte zu meinem Bruder, vielen Dank, dass Sie mit meinem Mann zusammen im Krankenzimmer lagen. Na, da konnte er ja gar nichts für. Und mein Bruder sagte, Bernd, in dem Moment habe ich begriffen, warum ich ins Krankenhaus musste. Sag, worüber haben wir denn geredet? Wir haben über unser Leben geredet und wir haben auch über unseren Glauben geredet. Und Wochen später ruft diese Frau an und bedankt sich dafür. Warum tut sie das? Weil sie an ihrem Mann gemerkt hat, wie gut ihm das tat. Das, versteht ihr, darum geht es eigentlich in unserem Leben. Egal wo wir sind, egal was ist. Wir sind von Gott, wir werden von Gott gebraucht als Zeichen seiner Gegenwart in dieser Welt. Wir werden, wenn wir aufmerksam sind, von Jesus gebraucht, damit dieses Zeugnis des Evangeliums weitergegeben werden kann. Das ist der Zusammenhang hier. Paulus ist gefangen. Paulus ist in einer Gerichtssitzung und er fängt an. Er sagt, zunächst, weil ich seit meiner Jugend, ich bin bei Vers 4 in Kapitel 26, zunächst, weil ich seit meiner Jugend in Jerusalem lebe, bin ich allen Juden dort sehr gut bekannt. Wenn sie es nur wollten, könnten sie bezeugen, dass ich von Anfang an zur strengsten jüdischen Glaubensrichtung, zu den Pharisäern, gehört habe. Und heute stehe ich nun vor Gericht, weil ich an die Verheißungen glaube, die Gott unserem Volk gab. Auf ihre Erfüllung warten die 12 Stämme Israels, wenn sie Gott Tag und Nacht dienen. Und trotzdem, König Agrippa, werde ich wegen dieser Hoffnung von den Juden angeklagt. Warum erscheint es euch denn so unglaubwürdig, so unglaublich, dass Gott Tote auferweckt? Zwar meinte ich zunächst auch, dass man den Namen und die Lehre des Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen muss. Und das habe ich in Jerusalem auch getan. Er beschreibt, um was es ging, wie er sich verhalten hat, seine Geschichte, bevor er Christ wurde. Ich ließ mir eine Vollmacht der hohen Priester geben und brachte viele Christen ins Gefängnis. Wenn sie zum Tode verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. In den Synagogen quälte ich sie so lange, bis sie Christus verleugneten. In meinem maßlosen Hass verfolgte ich sie schließlich sogar bis ins Ausland. Und aus diesem Grund reiste ich im Auftrag der hohen Priester und mit ihren Vollmachten versehen nach Damaskus. Paulus beschreibt, wie er gelebt hat. Strengste Richtung des Judentums. Einer, an anderer Stelle beschreibt er das auch so, ein großer Eiferer dafür. Einer, der alles darauf ausgerichtet hat, so zu leben, wie nach seinem Verständnis Gott das von den Juden wollte. Und das bedeutete massiver Widerstand gegen diese neue Bewegung, gegen diese Jesus-Nachfolger. Paulus beschreibt, wie er gelebt hat, bevor er Christ wurde. Und dann erzählt er, was dann passiert ist. Auf dem Weg nach Damaskus. Vers 13. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag, o König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Und ich fragte, Herr, wer bist du? Worauf er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, damit du mir dienst. Diesen Satz müsst ihr mal hören, nicht? Ich bin dir erschienen, damit du mir dienst. Du sollst bezeugen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich will dich behüten vor deinem Volk und den Heidenvölkern, zu denen ich dich sende. Ihnen sollst du die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Teufels zu Gott kommen. Und dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und als die Auserwählten Gottes werden sie durch den Glauben an mich in sein Reich aufgenommen. Paulus beschreibt, was er erlebt hat. Ich glaube, es ist verstehbar, dass in dem Moment, wo jemand das erzählt, die anderen hören und eigentlich gar nichts dagegen sagen können. Es ist die Geschichte des Paulus. ist die Geschichte dieses Mannes. Und so ist das doch eigentlich auch bei uns. Wenn wir erzählen, was haben wir erlebt? Wie haben wir das erlebt? Dass Gott in unser Leben reingeredet hat. Dass er sich uns zu erkennen gegeben hat. Wenn wir erzählen darüber, was das mit uns gemacht hat, dann kann ein anderer das hören und kann sagen, naja, deine Geschichte. Aber die Beobachtung und Erfahrung ist, dass Leute bereit sind, das zu hören, was einer in seinem persönlichen Leben erlebt hat. So war es hier. So war es auch hier. Und es geht weiter. Paulus erzählt in dem dritten Abschnitt seiner Rede, was dann passiert ist, wie es dann weitergegangen ist. Diesem Auftrag des auferstandenen Jesus bin ich gefolgt. Zuerst habe ich in Damaskus und Jerusalem gepredigt, dann in Judäa und bei den übrigen Völkern. Und überall habe ich verkündigt, die Menschen sollen sich von der Sünde abwenden und sich Gott zuwenden und ihre Sinnesänderung durch gute Taten beweisen. Und allein deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und deswegen wollen sie mich umbringen. Aber Gott hat mich bewahrt, sodass ich heute noch vor allen den Machthabern wie dem einfachen Volk bezeugen kann, was schon die Propheten und Mose vorhergesagt haben, dass der verheißene Messias leiden und als erster von den Toten auferstehen wird, um den Juden, aber auch den Heiden das Licht zu bringen. An dieser Stelle unterbrach Festus erregt. Das ist Wahnsinn, Paulus. Vor lauter Studieren hast du den Verstand verloren. Doch Paulus erwidert, ich bin nicht wahnsinnig, Festus. Meine Worte sind wahr und ich weiß, was ich sage. Und der König, zu dem ich in aller Offenheit spreche, kann das bestätigen. Ich bin überzeugt, dass er davon erfahren hat, denn schließlich ist das nicht in irgendeinem verborgenen Winkel der Welt geschehen. Glaubst du den Propheten, König Agrippa? Du glaubst ihnen, ich weiß es. Und jetzt sagte Agrippa, es fehlt nicht viel und du überredest mich noch, ein Christ zu werden. Paulus antwortet, wollte Gott, dass nicht nur du, sondern alle hier über kurz oder lang Christen würden wie ich, nur ohne Fesseln. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, das ist eine so faszinierende Situation hier. Die letzten Kapitel der Apostelgeschichte, da kommt es mehrfach vor, dass Paulus diese Geschichte erzählt und dass er sich verantworten muss. Aber hier ist das in einer großen Ausführlichkeit gegenüber einem Juden. Und der sagt mit einmal, Mann, oh Mann, jetzt höre ich das, da fehlt nicht viel und ich fange auch an, darüber nachzudenken, nicht? Es ist diese persönliche Geschichte. Ich erzähle das Evangelium, indem ich erzähle, was in meinem Leben passiert ist, durch das Evangelium. Und wir werden ein offenes Ohr finden bei Menschen dafür. Das ist immer wieder meine Beobachtung. Und darum ist das ein Weg, den wir beschreiten können. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ich habe eine Predigt gehalten, da hatte ich hier unterschiedliche Werkzeuge, ne? Einen Flaschenöffner und einen Vorschlaghammer und solche Dinge. Das hatte was damit zu tun, wir können eigentlich über das Evangelium immer nur reden, so wie wir von unserer Natur her sind, wie wir vielleicht auch gelernt haben, mit Dingen umzugehen. Der eine argumentativ, der andere mehr dienend, ein dritter vielleicht auf eine andere Art und Weise. Es geht aber immer um das Evangelium. Es geht immer um diese Botschaft, Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt, damit wir durch ihn Kinder des Vaters im Himmel werden. Sein Tod am Kreuz, Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung sind der Beleg dafür, dass er die Person ist, die Gott ins Zentrum gestellt hat. Das ist das, was wir weiter zu sagen haben. Ich habe gedacht, es wäre ganz komisch, wenn ich heute Morgen hierüber predige und nicht ein bisschen etwas erzählen würde von dem, was das in meinem Leben eigentlich bedeutet. Hat viel mit Schneverding zu tun. Einige der Älteren von euch kennen noch Heino Greggersen. Heino Greggersen oder auch Johannes Lichtenberg, ist ja ganz egal, wen man da nimmt. Das waren die Leute, die ich kennengelernt habe, als ich selber so in dem Alter 12, 13, 14 war. Das waren die Leute, durch die ich ganz wichtige Impulse empfangen habe. Und wir haben hier Zeltlager, Jungscharlager gehabt in Schneverding. Und an einem Abend hat irgendeiner, der, ich weiß überhaupt nicht mehr seinen Namen, erzählt, was in seinem Leben passiert ist, als er Jesus kennengelernt hat. Und nach diesem Abend kam einer der Jugendleiter auf mich zu und sagte, Bernd, willst du das nicht eigentlich auch? Ich weiß gar nicht, ob er gesagt hat, eigentlich. Ne? Aber willst du das nicht auch? Ich bin aufgewachsen in einer frommen Familie. Von Jesus habe ich von klein auf gehört und für mich würde das auch gelten, schon mit dem Kinderwagen in die Gemeinde gekommen. Aber diese Frage, willst du auch einer sein, der mit Jesus lebt, die war mir bis zu dem Zeitpunkt so noch nicht konkret begegnet. Eigentlich dachte ich immer, gehör doch dazu, bin doch dabei. Aber als ich das gefragt habe, willst du das nicht auch, da merkte ich, es kommt darauf an, dass ich eine Entscheidung treffe. Es kommt darauf an, dass ich eine Entscheidung treffe, wie ich meine Beziehung zu Jesus Christus gestalten möchte. Ich gesagt, ja, möchte ich gerne. Du komm, sagt er, lass uns mal reden. Und lass uns zusammen beten. Und das haben wir gemacht. Und dann hat er mir geholfen, ein Gebet zu formulieren, in dem ich mein Leben an Jesus ausgeliefert habe. Und wisst ihr, ich werde diesen Abend nicht vergessen, weil es außer mir noch ein paar andere Jungs gab, die auch an diesem Abend ihr Leben an Jesus übereignet haben. Und ich weiß das noch so irgendwie, als wäre das gestern gewesen, was für eine Art von Freude und was für eine Art von Zufriedenheit in mein Leben einkehrte, nachdem ich Jesus gesagt habe, du, ich möchte, dass du mein Herr bist. Da ist etwas in meinem Leben passiert, was ich nicht mehr wegstreichen möchte. Und wenn mich heute einer fragt, dann sage ich, tut mir leid, ich weiß nicht mehr das Datum, ich weiß auch nicht mehr genau, was da gelaufen ist. Ich weiß nur, dass es passiert ist und ich kann dir erzählen, was passiert ist. Mein Leben gehört Jesus und ich weiß, er ist mein Herr, der sein Leben für mich gegeben hat. Das ist das, womit ich unterwegs bin seitdem. In allem Auf und Ab eines Teenagers, in allem Auf und Ab eines jungen Mannes, in allem beruflichen Auf und Ab, natürlich. Aber ich weiß, seitdem gilt, mein Leben gehört Jesus und ich möchte nicht mehr ohne ihn unterwegs sein. Ich glaube, dass jeder von uns eine solche Geschichte hat, wenn er sein Leben an Jesus Christus übereignet hat. Und dann nimm das mal an. Das ist deine Botschaft, die du weitergeben kannst. Das ist deine Botschaft, die du weitergeben kannst. Das, was du erlebt hast, weil du dein Leben Jesus übereignet hast und er dein Herr geworden ist. Wir haben unsere Rallye. Ich bin da jetzt nochmal bei dieser Geschichte, weil das auch ein Stück dazu gehört. Wir haben unsere Rallye auf eine etwas spannende Weise beendet. Wir sind am Samstagmittag um 1 Uhr in Königsberg weggefahren, Kaliningrad. Wir waren um 2:30 an der polnischen Grenze zwischen dem russischen Gebiet, was zu Kaliningrad gehört, und der polnischen Grenze. Und dadurch, dass wir aus Russland kamen, waren wir an einer EU-Außengrenze. Das hatte zur Folge, wir haben ungefähr 3 Stunden gebraucht, um durch die Grenze zu kommen. Ihr müsst nur mal so rechnen, ne? 1 Uhr in Kaliningrad gestartet, 2:30 an der Grenze gewesen, 5:30 waren wir wieder raus. Und wir wollten gerne um 11 Uhr in Hanstedt sein, nächsten Morgen. Jo, warum? Weil in Hanstedt Taufgottesdienst war und unser Finn sich gern taufen lassen wollte. Und dann haben wir gesagt, okay Finn, wir gucken jetzt einfach mal, was wir schaffen. Wir sind mit den anderen, mit denen wir zusammen unterwegs waren, waren wir so 4, 5 Autos zusammen, sind wir erstmal losgefahren Richtung Stettin und wir waren um Mitternacht in Stettin. Die sind auf den Campingplatz gefahren, wir haben uns angeguckt, haben uns eine Cola gekauft und dann sind wir losgefahren. Dann sind wir Richtung Hannstedt gefahren und wir waren morgens um 5:30 waren wir in Hannstedt. Ja, wir haben zwischendurch ein bisschen gewechselt. Wir hatten ja natürlich die große Chance, wir konnten auch wirklich zu viert uns abwechseln. Das haute einigermaßen hin. Aber um 5:30 und dann sind wir nicht nach Hause gefahren. Wir sind nur auf das Gelände von unserem Gemeindegrundstück gefahren. Wir wussten, da kommt keiner hin wegen des Gottesdienstes. Der Taufgottesdienst war woanders an einem kleinen See in der Nähe von Hannstedt. Und dann haben wir die Autotür aufgemacht und haben eine Isomatte draußen hingelegt und haben uns auf den Rasen gepackt und gepennt. Und zwei haben im Auto geschlafen. Die haben wir noch 3 Stunden noch genutzt. Aber es war eine hochinteressante Sache. Um 11:30 war, also um 11 Uhr begann der Gottesdienst und um 11:30 war die Taufe. Dann mit einmal zu sehen, dass der Finn sich da unter den Täuflingen stand und sich taufen ließ, das war für uns was Bewegendes. Das war für uns sehr bewegend. Um 2 sind wir da mittags dann wieder weg, weil wir um 4 rechtzeitig in Hamburg sein mussten, um mit den anderen die sozusagen den offiziellen Zieleinlauf von der Rallye zu machen. Aber ich weiß nicht, ob wir das verstehen können. Für uns, auch für uns als Eltern, war das ein besonderes Erlebnis. Und es war uns wichtig, war uns wertvoll zu merken, der Finn, der möchte das gerne machen. Der möchte sich gerne taufen lassen. Warum will der das? Weil er sein Leben schon längst festgemacht hatte an Jesus und das jetzt in dieser Weise öffentlich machen wollte. Das ist ein Stück seine Geschichte. Ein Stück seine Geschichte. Jeder von uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir tragen so eine Geschichte. Lass mich noch einen Satz aus dem Brief des Apostels Petrus sagen. In 1. Petrus 3 steht Folgendes. In 1. Petrus 3 heißt es, lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein. 1. Petrus 3, Vers 15. Lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer bereit, dazu Rede und Antwort zu stehen, euch denen, die euch fragen, nach der Begründung eures Glaubens. Seid freundlich und vergesst nicht, welche Verantwortung ihr vor Gott habt. Ihr habt ja ein gutes Gewissen. Wenn das so hören, seid bereit, jederzeit Antwort zu geben den Leuten, die euch fragen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag. Und wir können das tun mit dem Stück Geschichte, das Gott in unser Leben hineingelegt hat. Wir können das tun mit der Geschichte, die er uns gegeben hat, ganz persönlich. Und das Evangelium ist darin eingeschlossen. Und es gibt noch ein anderes, darüber schreibt Paulus in seinem Brief an die Epheser. Er sagt, lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Damit möchte ich rechnen. Egal wo ich bin. Ich bin doch nicht der, der jetzt darüber nachdenken muss, wie mache ich das denn jetzt genau? Nein, ich rechne damit, dass Gott durch seine Gegenwart in meinem Leben ist, durch seinen Geist da ist. Und er wird schon dafür sorgen, dass die richtige Situation entsteht. Der wird schon dafür sorgen. Wir können eigentlich ganz gelassen sein. Unterwegs sein mit Jesus, egal wo wir sind. Manche von euch fahren in Ferien. Seid unterwegs mit Jesus. Manche von euch sind hier. Was machst du in den Ferien? Ja, sag ich, also so ein pensionierter Pastor, der hat jetzt Hochkonjunktur. Der ist jede Woche irgendwo dran. Ne? Heute hier, nächsten Sonntag in Bremervörde, danach den Sonntag in Hamburg-Sasel, dann nochmal wieder in Niendorf, dann nochmal wieder, also jeden Sonntag. Die nächsten Wochen sind ausgebucht. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung so. Gott gibt uns doch unsere Lebensspur. Wir gehen und wir gehen mit ihm. Und wir geben weiter, was er uns schenkt. Lass uns das tun. Wir beten zusammen. Herr unser Gott, du füllst unser Leben. Du bist in unser Leben hineingekommen durch Jesus Christus. Wir dürfen mit dir sprechen, als mit unserem Vater im Himmel. Was haben wir es gut. Wir dürfen mit dir im Kontakt sein und wir dürfen sagen, Papa, wo geht's denn jetzt links? Und du weist uns deinen Weg. Wir dürfen damit rechnen, dass du durch deinen Geist in unser Leben hineinsprichst und dass du uns führst in Situationen hinein, in Momente hinein, die du vorbereitet hast, in denen wir unterwegs sein sollen. Lass uns nicht einfach uns zurückziehen und sagen, jetzt will ich mal meine Ruhe haben, sondern lass uns erwartungsvoll unterwegs sein. Rechnen mit dir, der du der Lebendige bist. Rechne mit Jesus Christus, der in uns wirkt, durch seinen Geist. Rechnen damit, dass diese gute Nachricht weiterkommen kann. Bitte dich, dass du uns an die Hand nimmst und dass du uns führst und leitest. Danke dafür. Wir preisen dich, du unser Gott. Amen.